the races. Sonnenbank. Sonnenbank Flavor. Das ist der Sonnenbank. Sonnenbank Flavor. Kennt ihr, Leute, kennt ihr den Sonnenbank Flavor? Sonnenbank Flavor. Das ist der Sonnenbank. Mm-hmm.